Das Leben ist ein Traum. La vida es sueño von Pedro Calderón de la Barca, übersetzt von J. D. Gries. Personen: Basilius, König von Polen, Sigismund, dessen Sohn, Astolf, Herzog von Moskau, Neffe des Königs, Estrelja, Nichte des Königs, Clotald, Sigismunds Aufseher, Rosaura, Clarin, Rosauras Diener, Leibwachen, Soldaten, Musiker, Gefolge, Volk. Erster Aufzug. Wilde Gegend, im Hintergrunde ein hoher Berg, auf der Seite ein Turm, von Felsen und Gebüsch umgeben. Rosaura, in männlicher Reisekleidung, steigt den Berg herab. Es wird Nacht. Rosaura ruft ihrem entlaufenen Rosse nach. Du Hippogryph, an Schnelle den Winden gleich, unbändiger Geselle, wohin, Blitz ohne Schimmer, glanzloser Vogel, schuppenloser Schwimmer, sinnloses Ungeheuer, wohin im labyrinthischen Gemäuer der nackten Felsenmassen entrennst du zügellos, wild, ausgelassen. Bleib hier im Bergreviere, ein Phaeton hinfort der wilden Tiere, denn ich, ohn andre Pfade als das Geschick mir anweist sonder Gnade, will blindlings ohne Hoffen durch die verworrene Rauheit dieses schroffen Gebirgs, das mit der Grimmen der Sonne entgegendreut, herniederklimmen. Wie schlecht empfängst du, Polen, den Fremdling, schreibst mit Blute seiner Sohlen in deinen Sand sein Kommen. Zur Mühsal kommt er an, mühsam gekommen, wohl sagt's mein Stern mir Armen, wo fand ein Unglückselger auch Erbarmen. Clarin, der von demselben Berge herabgestiegen. Zwei gibt's hier, wie ich denke. Lasst mich nur, wenn ihr klagt, nicht in der Schenke, denn da wir zwei doch waren, die's wagten, aus der Heimat auf Gefahren und Abenteuer zu reiten, und zwei, die unter Not und Albernheiten nun bis hierher uns trollten, und zwei, die hier vom Berg herunterrollten, heißt's nicht mein Recht verletzen, mich mit in Not und nicht in Rechnung setzen? Rosaura, ich will von meinen Klagen, Clarin, dir keinen Anteil übertragen, um nicht dein Recht zu hindern, durch eignes Seufzen deine Not zu lindern. So reizende Genüsse im Klagen fand ein Weiser, dass man müsse, behauptet er, die Leiden aufsuchen, um an Klagen sich zu weiden. Clarin, ein Trunkenbold wie keiner war dieser weise Mann, o hätt ihn einer aufs weise Maul geschlagen, so könnt er richtigen Empfang beklagen. Doch, Fräulein, gebt mir Kunde, was tun wir jetzt zu Fuß in dieser Stunde, verirrt auf rauen Bergen, da schon die Sonne ins Meer sich will verbergen. Rosaura, wer sah noch je so seltsame Geschicke, doch täuscht die Fantasie nicht meine Blicke mit leerem Truggeflimmer, so seh ich dort beim zweifelhaften Schimmer der Dämmerung ein Gebäude, wie mir es scheint. Clarin, belügt mich nicht die Freude, so glaub ich's schon zu fassen. Rosaura, ein roh Gebäude steckt zwischen Felsenmassen, kaum mag es sich getrauen, vor Niedrigkeit zur Sonn emporzuschauen. So rauh ist, wie ich merke, so ungeschickt die Kunst an diesem Werke, daß es hier zu den Füßen der Felsen so die Sonne zu begrüßen gigantisch sich erhoben, ein Klumpen scheint, herabgerollt von oben. Clarin, lasst uns nur näher gehen, was nützt es, Fräulein, lang es zu besehen? Es ist besser, wir beginnen jetzt den Versuch, ob man uns höflich drinnen aufnehmen wird. Rosaura, die Pforte steht auf, Grabschlund passt besser zu dem Orte und läßt zu diesen Toren die Nacht heraus, die drinnen ward geboren. Kettengeklirr im Turme. Clarin, weh, hier ist's nicht geheuer. Rosaura, ich bin ein leblos Bild von Eis und Feuer. Clarin, Geklirr von Ketten hör ich, es ist ein Galeerensklave, das beschwör ich, wohl sagt es mir mein Zagen. Sigismund im Turme. Ich armer, weh, wie bin ich zu beklagen? Rosaura, welch klägliches Gestöhne, mit neuem Schmerz ergreifen mich die Töne. Clarin, und mich mit neuen Schauern. Rosaura, Clarin, Clarin, Gebieterin. Rosaura, fliehen wir die Mauern des Zauberturms. Clarin, ich liefe gern von dannen, doch selbst zum Fliehen kann ich mich nicht ermannen. Rosaura, ha, schimmert nicht von ferne ein dämmernd Licht, gleich einem bleichen Sterne, das mit ohnmächt'gem Beben aufflackernd Flamm und Strahlen lässt entschweben und jenes Dunkels Dichte noch dunkler macht mit zweifelhaftem Lichte? Ja, denn bei seinem Brennen lässt sich, obwohl in trüber Fern erkennen ein Kerker, zu vergleichen schier einem Grabe von lebend'gen Leichen, und mir zu größerm Schrecken liegt drin ein Mann, den rauhe Felle decken in Ketten eingeschlossen und nur von jenem Dämmerschein umflossen. Flucht kann uns nicht mehr glücken, so hören wir, was ihn für Leiden drücken. Horch auf, was er wird sagen. Rosaura und Clarin treten zurück. Sigismund tritt aus dem Turme, mit Fellen bekleidet und gefesselt. Sigismund, ich armer, weh, wie bin ich zu beklagen, Himmel, lass mich kund erlangen, da du so verfährst mit mir, welch Verbrechen ich an dir schon durch die Geburt begangen. Doch ich habe mich vergangen, ich erkenn es, weil ich ward. Strafst du mich auch noch so hart, nenn ich genügend deine Gründe, denn des Menschen größte Sünde ist, daß er geboren ward. Nur dies eine mögt ich fassen, um mein Unglück ganz zu sehn. Darf ich, Himmel, das Vergehen, das ich ward, beiseite lassen? Was dich treibt, mich mehr zu hassen, da mich mehr straft dein Gericht? Wurden auch die andern nicht, und sind sie im gleichen Falle, welches Vorrecht haben alle, das nur mir allein gebricht? Auch der Vogel wird, und kaum durch den bunten Schmuck der Glieder, ist er Blume mit Gefieder, Blütenstrauß von zartem Flaum, und schon wird des Äthers Raum seines raschen Fluges Bahn. Wenig kümmert ihn fortan, ob des Nestes Ruh ihm fehle, und ich soll bei größerer Seele minder Freiheit nur empfahn? Auch das Raubtier wird, wie nur kaum sein Fell die schönen Flecken einem Sternbild gleich bedecken, dank dem Pinsel der Natur, sucht es schon der Beutespur. Dem Bedürfnis untertan folgt es grausam seiner Bahn, labyrinthisch ungeheuer. Und ich soll bei edlerm Feuer minder Freiheit nur empfahn? Auch der Fisch im feuchten Leer wird aus Laich und Schlamm entsprossen. Kaum nun, als ein Kahn mit Flossen, sieht er sich im weiten Meer und schon streift er rasch umher, fast genügt dem kecken Wahn nicht die unermeßne Bahn, um den Wandertrieb zu stillen. Und ich soll bei kräft'germ Willen minder Freiheit nur empfahn? Auch der Bach wird eine Schlange zwischen Blumen sich verbreitend, kaum als Silbernatter gleitend, feiert er im Ringelgange mit melodischem Gesange Blumen, die ihn mild umfahn. Denn die Allmacht hat zur Bahn ihm die freie Flur erlesen, und ich soll bei höherm Wesen minder Freiheit nur empfahn? Ein Vulkan, ein Ätna heißen, kann ich bei so wilden Schmerzen Stücke von dem eignen Herzen mögt ich aus der Brust mir reißen, welches Urteil kann entreißen, welch Gesetz dem Menschen eben dieses Recht zu freiem Leben, dies Geschenk der höchsten Milde, welches Gott sogar dem Wilde, Vogel, Fisch und Bach gegeben? Rosaura, was ich hörte, was ich sah, wecket Mitleid mir und Zagen. Sigismund, wer behorchte meine Klagen? Ist's Clotald? Clarin zu Rosaura, sagt doch nur ja. Rosaura, ein Unselger nur ist da, der vernahm, wie deinen Geist trübe Schwermut mit sich reißt. Sigismund, nun wohlan, dein Leben misse, wissen sollst du nicht, ich wisse, daß du meine Schwäche weißt, weil du hörtest, deshalb nur will ich mit den nerv'gen Armen dich zerreißen, ohn Erbarmen. Er faßt sie an. Clarin, ich bin taub, Herr, ich erfuhr nichts von euch. Rosaura, kniend, gab die Natur dir ein menschlich Herz zu eigen, o, so lass die Strenge schweigen. Sigismund, mir bewegt dein Ton die Brust, gibt dein Anblick süße Lust, schafft Verwirrung dein Bezeigen. Er hebt sie auf. Sprich, wer bist du? Kenn ich zwar nur so wenig von der Welt, daß der Turm, wo man mich hält, Wieg und Grab zugleich mir war, bat ich hier auch nichts gewahr, seit ich lebend mich betrachte, wenn ich dies für Leben achte, als der Wildnis grause Not, wo ich als lebendig tot oder tot lebendig schmachte, sah und sprach, bis diese Stunde ich auch nur den einen hier, der von Erd und Himmel mir gab aus Mitleid einge Kunde. Muß ich gleich mit wahrem Grunde, mag dein Abscheu auch entbrennen und mich menschlich Untier nennen, zwischen Graun und Schreck gebild, unter Menschen mich als Wild, unterm Wild als Mensch erkennen. Lern dich gleich, so elend schmachtend, den Begriff der Politik auf der Vögel Republik und das Reich des Wildes achtend, Maß der Sterne Bahn, betrachtend ihrer Chöre stille Reihn. Dennoch konntest du allein meine Qual zu lindern taugen und das Staunen meiner Augen, meines Ohrs Bewundrung sein. Ja, mit jedem Blick zu dir wird dies Staunen mir erneuert und ein jeder Blick befeuert, dich zu sehen, den Wunsch in mir. Meinen Augen scheinet hier ew'ger Durst bevorzustehen, Trunk ist tödlich, dennoch stehen sie nicht ab, und seh ich klar, sehen bringe Todsgefahr. Sterb ich hin, um nur zu sehen, wohl, ich sehe dich und sterbe, weiß ich, der schon jetzt verdirbt, wenn das Sehn mir Tod erwirbt, was das Nichtsehn mir erwerbe. Mehr wär's als der Tod, mir herbe, mehr als Grimm und Wut und Not, Tod wär's. So, was mich bedroht, muß ich zu ergründen streben, denn des unbeglückten Leben ist wie des beglückten Tod. Rosaura, vor Erstaunen dich zu sehen, zu vernehmen deine Klagen, weiß ich kaum ein Wort zu sagen, weiß die Rede nicht zu stehn. Eins nur, mir ist heil geschehn, da des Himmels milde Hand heute mich hierher gesandt, wenn's im Leiden kann erquicken, einen andern zu erblicken, der noch größeres Leid empfand. Man erzählt von einem Weisen, der so elend leben mußte, daß er nur mit Kräutern wußte, die er auflas, sich zu speisen. Kann die Erde, sprach er, weisen etwas Ärmers als mein Leben? Antwort ward ihm, da er eben um sich sah, ein anderer Weiser war bemüht, die kahlen Reiser, die er wegwarf, aufzuheben. Unter Kummer und Beschwerde lebt ich auf der Welt und klagte, aber als ich zu mir sagte, ist ein Mensch wohl auf der Erde, dem das Schicksal schwerer werde, gabst du tröstend Antwort mir. Dich betrachtend fand ich hier, daß du meiner Leiden Bürde, die für dich Erquickung würde, würdest sammeln mit Begier. Und wenn etwa meine Leiden könnten Lindrung dir verschaffen, so hör an und nimm von ihnen, was ich überflüssig habe. Ich bin Clotald im Turme. Wächter dieses Turmes, die, feigherzig oder schlafend, Zugang gaben zweien Leuten, so in das Gefängnis brachen. Rosaura, neue Drangsal und Verwirrung. Sigismund, ha, Clotald, mein Wächter, nahet, wird mein Elend nimmer enden. Clotald, wie oben. Kommt herbei und ohne Rasten fangt sie oder macht sie nieder, eh sie sich Verteidigung schaffen. Soldaten im Turme, Hochverrat! Clarin, ihr Herrn vom Turme, die ihr uns hereingelassen, da ihr uns die Wahl erlaubt, leichter ist es, uns zu fangen. Clotald tritt auf, ein Pistol in der Hand, von Soldaten begleitet, alle mit verhüllten Gesichtern. Clotald, im Auftreten zu den Soldaten. Wohl verhüllt euch die Gesichter, denn es tut uns Not vor allem, daß, solange wir hier sind, keiner, wer wir sein, errate. Clarin, Maskenzüge gibt es hier. Clotald, zu Rosaura und Clarin. O ihr, die ihr unerfahren dieses untersagten Ortes Grenz und Marken übertratet, gegen den Befehl des Königs, der gebot, daß keiner wage, in das Wunder einzudringen, welches dieser Fels umnachtet, übergebet Wehr und Leben, oder dies Pistol hier, Natter von Metall, wird sich alsbald seines scharfen Gifts entladen in zwei Kugeln, deren Donner wird die Luft in Aufruhr jagen. Sigismund, Eh, tyrannischer Gebieter, du es wagst, sie anzutasten, soll mein Leben Beute werden dieser unglückselgen Bande, denn bei Gott gefesselt will ich selbst mich zu zerfleischen trachten mit den Händen, mit den Zähnen, hier in diesem Felsengrabe, eh ich ihr Verderben dulde, eh ich ihre Schmach bejammre. Clotald, wenn dir kund ist, Sigismund, wie solch Unglück dich belaste, daß du nach dem Schluss des Himmels, ehe du geboren, starbest, wenn dir kund ist, diese Fessel sei ein Zügel aufzuhalten, deines Hochmuts Raserei sie zu hemmen, eine Schranke, wozu dieses Prahlen? Zur Wache. Eilet in den Kerker ihn zu schaffen und verschließt das Tor. Sigismund, indem man ihn abführt. O Himmel, weise war's, daß du mir nahmest meine Freiheit, denn ich würde wider dich sonst zum Giganten und der Sonne zu zertrümmern, diese Spiegel und Kristalle, türm dich auf den Felsengrund, mächt'ge Berg empor von Jaspis. Clotald, eben, daß du nicht sie türmest, ward vielleicht dir solche Plage. Man bringt Sigismund in den Turm und verschließt das Tor. Rosaura zu Clotald, da ich sehe, daß der Stolz so dich aufbringt, fleh ich zagend nur in Demut um ein Leben, das zu deinen Füßen schmachtet. Übe Mitleid gegen mich, denn zu strenge wirst du handeln, finden, Herr, vor deinen Augen weder Stolz noch Demut Gnade. Clarin, und wenn weder Stolz noch Demut dich bewegen, Personagen, die in geistlichen Komödien tausendmal zur Rührung zwangen, so will ich, der weder Demut hat noch Stolz, nur eingeschachtelt zwischen beiden dich ersuchen, daß du Schutz und Hülf uns schaffest. Clotald, holla, Soldaten, Herr? Clotald, entwaffnet beide und verhüllt zugleich ihr Antlitz, daß sie nicht von wo und wie man hinweg sie führt, gewahren. Rosaura zu Clotald, hier mein Degen, denn ich kann dir allein ihn überlassen, weil du unter allen diesen scheinst der Erste, minderm Ansehen gibt er nicht sich untertan. Clarin, meiner gibt sich unbeschadet auch dem Schlechtsten hin, da nehmt, er gibt seinen Degen einem Soldaten. Rosaura, wenn ich sterben muß, so lass ich im Vertrauen auf deine Huld dir ein Pfand nicht klein zu achten, um des Willen, dem es ehmals angehört. Es zu bewahren sei dir Pflicht, denn kenn ich gleich sein Verborgnes nicht, doch ahn ich, daß mit diesem goldnen Schwerte sich ein groß Geheimnis gattet, weil ich ihm allein vertrauend kam nach Polen, um empfangenen Schimpf zu rächen. Clotald, den Degen betrachtend für sich. Heil'ger Himmel! Was ist dieses? Wie belasten mich Entsetzen und Verwirrung, Kummer, Angst und bittere Qualen? Zu Rosaura, sprich, wer gab es dir? Rosaura, ein Weib. Clotald, und ihr Name? Rosaura, nicht verraten darf ich ihn. Clotald, allein woher kannst du wissen oder ahnen, ein Geheimnis haft am Schwert? Rosaura, die es mir gegeben sagte, geh nach Polen und durch Kunst, Klugheit und Gewandtheit mache, daß die edelsten und größten dort dich sehn mit dieser Waffe, denn ich weiß, daß ihrer einer Gunst und Schutz dir wird gestatten. Doch weil er vielleicht gestorben, so verschweig ich seinen Namen. Clotald für sich. Hilf mir, Himmel, was vernehm ich? Noch nicht weiß ich mir zu sagen, ob ich vor den Augen hier Täuschung oder Wahrheit habe. Dieses Schwert ist's, das ich einst ließ der schönen Violante, als ein Zeichen, wer es trüge, solle mich in jeder Lage liebend finden, als mein Sohn und ihn schützend, als sein Vater. Was beginn ich nun, weh mir, in so arg verworrnem Falle, wenn der einst es trug zum Schutz, jetzt es trägt als Todesgabe, denn zum Tode schon verurteilt naht er meinen Füßen. Hartes Schicksal, traurige Verwirrung, ungewisses Los voll Wanken, dieser ist mein Sohn. Die Zeichen sagen's wohl, auch offenbart es mir mein Herz, denn ihn zu sehen, klopft es an die Brust und flattert mit den Flügeln und, die Schlösser zu erbrechen, nicht imstande tut's, wie ein Gefangener tut, welcher Lärmen auf der Gasse hörend an das Fenster eilet. So das Herz, weil's nicht erfahren, was geschieht und Lärmen hört, eilt's, den Augen sich zu nahen, welche Fenster sind der Brust, sich durch Tränen Ausgang bahnend. Was beginn ich, hilf mir, Himmel, was beginn ich? Zum Monarchen ihn geleiten heißt, zum Tod ihn geleiten, weh mir, Armen, weil, dem König ihn zu bergen, nicht mein Lehnseid gestattet. Selbst lieb, hält von einer Seite Dienertreue, von der andern mich gefesselt. Doch was zweifl ich, Treue gegen den Monarchen, geht sie nicht vor Ehr und Leben, jene leb und diese fallen. Überdies bemerkt ich eben, daß er sprach, er komm um Rache für empfangenen Schimpf zu üben. Ein beschimpfter Mensch trägt Schande, ist mein Sohn nicht, ist mein Sohn nicht, führt nicht meines Blutes Adel. Aber wie, wenn nun ein Unfall ihn betraf, vor dem zu wahren keiner sich vermag, der ehre Stoff ist freilich ein so zarter, daß ein Blick sie schon erschüttert, daß ein Lufthauch sie bemakelt. Was vermag er mehr, was mehr er, geschmückt mit eignem Adel, als im Wagnis der Gefahr hier zu suchen, was ihm mangelt? Es ist mein Sohn, mein Blut ist in ihm, weil ihn solcher Mut durchmannet, so in dieser Zweifelmitte wähl ich dieses, dem Monarchen ihn als meinen Sohn zu bringen, daß er mit dem Tod ihn strafe, denn vielleicht wird dieser Eifer meiner Ehr ihm Gnade schaffen, und wenn ich sein Leben rette, dann verhelf ich ihm zur Rache seiner Schmach. Doch wenn der König, bei der Strenge fest beharrend, ihm den Tod gibt, sterb er dann, unbewusst ich sei sein Vater. Zu Rosaura und Clarin, folget mir, ihr beiden Fremden, fürchtet nicht, es mög euch mangeln an Genossen eures Unglücks, denn ich selbst in solchem Schwanken zwischen Tod und Leben weiß nicht, welches schwerer sei zu tragen. Alle gehen ab. Freier Platz vor dem königlichen Schlosse, Kriegsmusik, von der einen Seite erscheint Astolf mit Soldaten, von der andern Estrella mit ihren Damen. Astolf, Estrella begrüßend. Bei dem Anblick dieser hellen Strahlen gleichen den Kometen, hört ihr sich zum Gruß gesellen, hier die Trommeln und Trometen, dort die Vögel und die Quellen. Eifer zeigt sich überall, eurem Götterreiz zu dienen, und sie sind bei gleichem Schall die gefiederte Klarinen, jene Vögel von Metall. Und so grüßen euch, Signora, als Monarchin die Kartaunen, muntre Vögel, als Aurora, als Minerva, Kriegsposaunen. Und der Blumen Schar als Flora, denn Aurora siegbewusst seid ihr, die den Tag verdunkelt, Flora bei des Friedens Lust, Pallas, wo der Kampfstahl funkelt, und Monarchin meiner Brust. Estrella, soll des Menschen Wort sich fügen nach den Taten, die man schaut, so erscheint als leeres Trügen eurer Worte Schmeichellaut, denn es strafet dort euch Lügen jene kriegrische Trophäe, nicht, dass sie den Mut mir störe, doch es stimmt, wie ich's verstehe, nicht das Schmeicheln, das ich höre, zu der Rauheit, die ich sehe. Und bemerkt, so niedre Tat kann dem Wilde nur gebühren, Trug Gebirdes und Verrat, Schmeicheleien im Munde führen, wenn man Mord im Herzen hat. Astolf, Fürstin, schlecht seid ihr belehrt, da ihr meine Höflichkeiten fälschlich mit Verdacht beschwert. Doch wenn ich mich ganz erklärt, werdet ihr nicht länger streiten. Fürst Eustorg bei seinem Sterben ließ für Polens Diadem seinen Sohn Basil zum Erben und zwei Töchter außerdem unsere Mütter. Nicht verderben will ich euch die Zeit durch jene müßgen Dinge. Chlorilene, die anjetzt auf höherm Throne schmückt ihr Haupt mit einer Krone von Gestirnen, wie ich wähne, war die Ältre, sie gebar euch Estrella. Ressisunde, so die zweite Tochter war, brachte mich. Auf diesem Runde weile ich noch manches Jahr. Moskaus Herzog, ihrem Gatten, ward ich Erbe. Umzukehren, mögt ihr jetzt zu mir gestatten. Fürst Basil, der sich vom schweren Druck der Jahre fühlt ermatten und in seinem ganzen Leben mehr der Wissenschaft ergeben als den Frauen, hat keinen Sohn. Daher wir auf seinen Thron unsern Anspruch beid erheben. Ihr führt an für euch, dass ihr seid der Eltern Schwesterkind, aber gab das Leben mir gleich die Jüngere, so gewann doch der Mann den Vorzug hier, euren Anspruch und den meinen legten wir dem Oheim vor, der bedacht uns zu vereinen, diesen Tag uns auserkor, um vor ihm hier zu erscheinen. Schnell von Moskau abgegangen, eilt ich seinem Wunsch entgegen, und bin hier mit dem Verlangen, nicht den Krieg euch zu erregen, nein, von euch ihn zu empfangen. O, dass Amors Weisheit gebe, dass des Volks prophetische Meinung noch Erfüllung hier erlebe, dass friedliche Vereinung euch zur Königin erhebe, doch auf meines Herzens Throne. Gibt als schuldigen Tribut euch der Oheim seine Krone, Siegstrophäen euer Mut und mein Herz sich selbst zum Lohne. Estrella, bei so edelmüt'gem Streben bleibt mein Herz nicht gern zurück, Auf den Thron mich zu erheben, wäre mir nur darum Glück, um ihn euch zu übergeben. Doch mir Undank zu bereiten, fühl ich freilich keine Lust, denn mit euren Artigkeiten scheint dies Bild an eurer Brust, wie ich fürchten muß, zu streiten. Astolf, völlig sollt ihr Gnüg empfahn, hoff ich, doch der Instrumente lautes Tönen zeigt uns an, daß mit seinem Parlamente sich der König werde nahn. Kriegsmusik. König Basilius tritt auf, nebst Gefolge, Estrelja, den König begrüßend. Du gleich Thales, Astolf, ebenso, gleich Eukliden, Estrelja, der den Sonnen, Astolf, der den Sternen, Estrelja, stark als Herrscher, Astolf, mild im Frieden, Estrelja, Licht und Strahlen, Astolf, Bahn und Fernen, Estrelja, hat gemessen, Astolf, hat beschieden, Estrelja, lass mit innigem erwarmen, Astolf, lass mit zärtlichem umarmen, Estrelja, mich an dir als Efeu hangen, Astolf, deine Füße mich umfangen. Basilius, Kinder, naht euch meinen Armen, und weil ihr mit treuem Streben euch beeifert, gern und willig, meinem Wunsche nachzuleben, werd ich gegen beide billig keinem Grund zur Klage geben. Und so, da ich schon der Jahre überlästgen Druck erfahre, bitt ich nur um Schweigen hier, denn bestaunen werdet ihr, was ich jetzt euch offenbare. Kund ist euch, seid aufmerksam, viel geliebte Schwesterkinder, sehr erlauchter Hof von Polen, Vettern, Freunde, Lehendiener. Kund ist euch, dass ich den Namen des Gelehrten durch mein Wissen in der Welt mir hab erworben, da, die Macht der Zeit besiegend, mich die Pinsel der Timante, mich die Marmor der Lysippe längst schon auf dem Erdenrunde als Basil den großen priesen. Kund ist euch, ich treib und schätze über alles andere Wissen höhere Mathematik, durch die ich der Zeit entwinde, durch die ich dem Ruf entreiße, das Geschäft und Amt hienieden jeden Tag uns mehr zu lehren. Denn wann in den Hieroglyphen meiner Tafeln ich der Zukunft Wandlungen vor mir erblicke, raub ich leicht der Zeit den Vorzug, was ich sagte, zu berichten. Jene Kreise dort von Schnee, die kristallnen Baldachine von der Sonne Strahl erleuchtet, durch des Mondes Bahn geschieden, jene diamantnen Kugeln, jene gläsernen Bezirke ausgeschmückt mit goldenen Sternen und durchstreift von Himmelsbildern, sie sind meiner Lebenszeit größtes Forschen, Bücher sind sie, wo auf diamantnen Blätter und auf Bogen von Saphiren mit bestimmten Charakteren unsere Schickungen der Himmel niederschreibt in goldnen Zeilen, so die günstigen als die schlimmen. Diese les ich also rasch, dass ich ihrem schnellen Fliegen durch all ihre Weg und Bahnen folge mit des Geistes Blicken. Wenn's dem Himmel doch gefallen, eh mein Scharfsinn seinen Schriften muß als Kommentar und seinen Blättern als Register dienen, daß mein Leben seines Zornes ersten Anfall hätt erlitten und daß dort geschrieben ständen meines Lebens Trauerspiele, denn dem Unglückselgen werden ja zum Messer selbst Verdienste, und sein eigner Mörder ist, wer sich schadet durch sein Wissen. Ich kann's sagen, und noch besser sagt es euch, was ich erlitten, welches staunend zu vernehmen, ich nochmals um Schweigen bitte. Chlorilene, meine Gattin, kam mit einem Sohne nieder, des Geburt an Wunderzeichen zu erschöpfen schien den Himmel. Noch bevor ihn das lebend'ge Grab des Leibes an des Lichtes Klarheit übergab, denn gleich sind Geburt und Tod hienieden, sah unzählig oft die Mutter in des Traumes aberwitz'gen Phantasien ein ungeheuer menschlicher Gestalt mit wilder Kühnheit ihren Schoß durchbrechen und als Mensch gewordne Viper des Jahrhunderts mit der Mutter Blut gefärbt den Tod ihr bringen. Wohl erfüllten sich die Zeichen an dem Tage des Entbindens, denn die böse Vorbedeutung lüget selten oder nimmer. Dieses war sein Horoskop, daß die Sonne blutig triefend einen Zweikampf mit dem Mond unternahm im höchsten Grimme und, getrennt durch unsern Erdball, kämpften diese zwei Gestirne, da sie nicht sich fassen konnten mit der vollen Kraft des Lichtes. Keine größere Verfinstrung hat die Sonne je erlitten, keine schauderhaftere, seit sie mit Blut beweint des Mittlers grausen Tod. Lebend'ge Flammen strömten auf die Erde nieder, welche zagte, daß den letzten Todeskrampf sie schon erlitte. Es erbebten die Gebäude, düstre Nacht umfing die Himmel, Steine regneten die Wolken, blutig sah man Ströme fließen, während so die Sonne in grausen Krämpfen lag, im Wahnsinnsfieber, ward geboren Sigismund, der zum Zeichen seines Sinnes tötete sogleich die Mutter, sagend durch die Tat des Grimmes, ich bin Mensch, deshalb für Gutes Böses zu verleihen, beginn ich. Meine Wissenschaft befragend sah ich klar aus allem diesen, der verwegenste der Menschen sei in Sigismund erschienen, der grausamste der Monarchen, der Despoten freventlichster, und durch ihn wird einst sein Reich uneins von Parteien zerrissen zur Akademie der Laster, zur Verräterschule dienen. Ja, er werde zwischen Gräueln und Verbrechen wutgetrieben auf mich setzen seinen Fuß, und ich werde mich erblicken, ha, mit welcher Scham erzähl ich's, überwunden vor ihm kniend, also, daß mein graues Haar seinem Fuß zum Teppich diene. Wer nicht glaubt, gar leicht Gefahren, die zumal die höheres Wissen ihm entdeckt, wo sich ins Spiel Eigenliebe pflegt zu mischen. Ich nun, trauend jener harten Prophezeiung des Geschickes, die so grässliche Gefahren mir wahrsagerisch berichtet, ich beschloss, das kaum geborene Ungeheuer einzuschließen, um zu sehen, ob ein Weiser nicht den Sternen mag gebieten. Man verbreitete, der Prinz sei tot geboren, schon errichtet war ein Turm aus weiser Vorsicht in den Felsen, in den Klippen des Gebirges, wo die Sonne selber kaum den Zugang findet, weil ihr jeden Weg versperren seine rauen Obelisken, jene harten Strafgesetze, welche bei der fürchterlichsten Ahndung jedem untersagen, zu betreten des Gebirges abgeschlossene Gegend, gründen sich auf das, was ich berichtet. Dort lebt Sigismund sein Leben elendarm in Kerkerstiefen, wo ihn keiner als Klotald jemals sprach, umgab, erblickte. Seines Elends einz'ger Zeuge hat in Wissenschaften dieser und in des katholischen Glaubens heil'ger Lehr ihn unterrichtet. Dreierlei sei hier bedacht. Erstlich, Polen, warst du immer mir so teuer, daß ich gern dich der Herrschaft eines Prinzen, der Tyrann ist, mögt entreißen. Denn der ist kein Fürst der Milde, der sein Vaterland, sein Reich solchem Unheil überließe. Ferner muß erwogen sein, ob ich darf nach Christenliebe meinem Blut das Recht entwenden, das ihm einmal die Gerichte Gottes und der Menschen gaben. Da doch kein Gesetz gebietet, das um andre der Bedrückung eines Wütrichs zu entziehen, ich es selbst sei, und ich wär es, wenn die Tyrannei des Prinzen, daß er Frevel nicht begehe, nun mich selbst zu Freveln triebe. Endlich überlege man drittens noch, wie sehr ich irrte, so leicht gläubig zu vertrauen den vorausgesehenen Dingen, denn obwohl sein innerer Hang zum Verderben ihn bestimmte, kann er doch ihm widerstehen, weil die sprödesten Geschicke, das unbändigste Gelüste, die feindseligsten Gestirne immer nur den Willen lenken, aber zwingen nicht den Willen. Und so zwischen diesen Gründen schwankend noch und unentschieden, dacht ich mir ein Mittel aus, das euch wird zum Staunen bringen. Morgen lass ich Sigismund, dieser Nam ist ihm verliehen, ohne daß er sich als meinen Sohn und euern König wisse, meinen Thron und meinen Stuhl, meinen ganzen Platz besitzen, wo er euch beherrsch und ordne, wo ihr alle sollt in tiefer Demut ihm gehorsam schwören, denn ich denke, durch dies Mittel dreierlei entsprechend jenen obgedachten drei zu wirken. Erstlich, wenn Prinz Sigismund weise, klug, gerecht und milde Lügen straft die Prophezeiung, die ihm Schuld gab solche Dinge, dann sollt euern angestammten König ihr in ihm besitzen, der ein Höfling war des Berges und ein Nachbar wilder Tiere. Zweitens aber soll der doch stolz verwegen, eigenwillig, grausam, mit verhängtem Zügel seiner Lasterbahn durchfliegen, dann werd ich gewissenhaft tun, was mir die Pflicht gebietet, und als unbesiegter König schnell das Zepter ihm entwinden, denn die Rückkehr in den Kerker ist nicht grausam, sondern billig. Drittens nun zeigt sich der Prinz wirklich so verkehrtes Sinnes, dann, Vasallen, werd ich andre Herrscher euch verleihen, aus Liebe, würdiger des Throns und Zepters, nämlich meine Schwesterkinder, die, wenn ihrer beider Rechte erst zu einem sich verbinden, durch das heil'ge Band der Ehe, dann empfahen, was sie verdienen. Dieses nun als Fürst befehl ich, dieses nun als Vater will ich, dieses nun als weiser Rat ich, dieses nun als Greis bestimm ich, und wenn Spaniens Seneca sagt, ein König sei der niedre Sklave seiner Republik, will ich dies als Sklav erbitten. Astolf, wenn die Antwort mir gebührt, als dem, der bei diesen Dingen wohl am meisten ist beteiligt, fordre ich hier im Namen dieser Sigismunds Erscheinung. Genug ist's, dass wir deinen Sohn ihn wissen. Alle, unsern Prinzen, gib uns her, er sei König und Gebieter. Basilius, Dank und Achtung heischt, Vasallen, dieser euer geneigter Wille, führet nun die beiden Stützen meines Reichs nach ihren Zimmern, morgen werdet ihr ihn sehen. Alle, lebe, großer Fürst Basilius! Alle bis auf den König gehen ab, Estrella und Astolf begleitend. Clotald tritt auf mit Rosaura und Clarin. Clotald zum König. Darf ich nahen? Basilius. Ha, Clotald, sei willkommen mir wie immer. Clotald. Sollt ich deinen Füßen nahend gleich mich dir willkommen wissen, diesmal dennoch bricht, o Herr, des Geschicks feindselger Wille, dem Gesetz sein gutes Recht, ihren Brauch der alten Sitte. Basilius, was geschah dir? Clotald, Herr, ein Unglück hab ich unverhofft erlitten, könnt ich wohl in ihm zugleich meine größte Freud erblicken. Basilius, weiter! Clotald, dieser schöne Jüngling, tollkühn oder unvorsichtig, nahte jenem Turme her und erblickte doch den Prinzen, und nun, Basilius, seid getrost, Clotald, freilich wird es mich verdrießen, wär's zu anderer Zeit geschehen, doch nun mag er's immer wissen, denn schon kund ist das Geheimnis, und ich selber hab's vernichtet. Kommt hernach zu mir, ich muß euch von vielem unterrichten, viel auch sollt ihr tun für mich, denn ihr werdet, sollt ihr wissen, Werkzeug sein der größten Handlung, so die Welt jemals erblickte. Die Gefangenen hier, auf das ihr nicht sorgen mögt, ich richte euer Vergehen zu scharf, begnad ich. Ab. Clotald, heil dir, großer Fürst, auf immer, für sich. Zwar mein Schicksal mildert sich, doch, dass er mein Sohn ist, will ich, da ich's meiden kann, nicht sagen, laut. Nun, ihr beiden fremden Pilger, ihr seid frei. Rosaura, Herr, tausend Küsse deinen Füßen. Clarin, tausend Bisse, denn nicht wichtig unter Freunden ist ein Buchstab mehr und minder. Rosaura, Herr, das Leben gabst du mir, und es dir in Rechnung bringend, werd ich nun auf ew'ge Zeiten ganz dein Sklave sein. Clotald, mitnichten war, was ich dir gab, ein Leben, denn ein Mann von edelm Sinne, wenn man ihn beschimpft, nicht lebt er. Kamst du nun, um für erlittenen Schimpfes Unbill dich zu rächen, wie du selber mir berichtet, so gab ich kein Leben dir, eben weil du keins besitzest, denn ein ehrlos Leben ist keins. Beiseite, das muß seinen Mut beschwingen. Rosaura, ob ich's gleich von dir empfangen, weiß ich, dass ich's nicht besitze, doch so strahlend soll durch Rache werden meiner Ehre Schimmer, dass mein Leben alsobald furchtlos mit Gefahren ringend kann als deine Gab erscheinen. Clotald, ihr den Degen zurückgebend. Nimm den blanken Degen wieder, den du trugest, wohl, ich weiß es, genüget er, vom Blute triefen deines Feindes dich zu rächen. Denn ein Schwert, das mein war, diese Zeit durch, sag ich, diese Weile, da es meine Hände hielten, weiß zu rächen. Rosaura, auf dein Wort nehm ich diesen Degen wieder, und auf ihm nun schwör ich Rache, wer auch er, der mich beschimpfte, noch viel mächtiger. Clotald, ist er mächtig? Rosaura, so sehr, dass es dir verschwiegen bleibe, nicht, weil ich auch größers deiner Klugheit nicht verriete, nur, damit ich deine Gunst, die ich eher in dieser Milde, nicht verlieren mag. Clotald, es sagen würde leichter mich gewinnen, denn dies hemmte mir den Weg, Hülfe deinem Feind zu bringen. Beiseite, wüsst ich doch nur, wer es ist. Rosaura, wohl, dass du nicht denkst, ich hielte für so wertlos dein Vertrauen, so vernimm denn, kein geringerer als Astolf, der Fürst von Moskau, ist mein Feind. Clotald, beiseite, mich überwindet dieser Schmerz, er ist viel größer, sichtbar nun, als eingebildet, tiefer auf den Grund der Sache. Laut, bist du denn ein Moskowite von Geburt? So konnte kaum dich dein Landesherr beschimpfen. Geh zurück ins Vaterland, dämpfe deinen Feuerwillen, der dich stürzen muß. Rosaura, ich weiß. Ja, er konnte mich beschimpfen, war er gleich mein Fürst. Clotald, nein, sag ich, wenn auch seine Hand, o Himmel, frech dein Angesicht berührte. Rosaura, größer war die Last des Schimpfes. Clotald, sag ihn mir, denn etwas Ärgers, als ich fürchte, sagst du nimmer. Rosaura, sagen mögt ich's, doch ich muß so voll Ehrfurcht auf dich blicken, so voll Innigkeit dir huldgen, so voll Hochachtung dir dienen, daß ich bebe dir zu sagen, dies Gewand, das du erblickest, sei ein Rätsel, weil es dem nicht gehört, der's trägt. Nun richte, wenn ich nicht bin, was ich scheine, und Astolf sich will verbinden mit Estrella, ob er kann mich beleid'gen. Genug verriet ich. Ab mit Clarin. Clotald, höre, warte doch, verweile, welch verworrnes Irrgewinde, dessen Faden die Vernunft selber nicht vermag zu finden. Tief gekränkt ist mir die Ehre, mächtig ist, der uns beschimpfte, ich versall, und sie ein Weib? Zeig uns einen Weg der Himmel, doch ich weiß nicht, ob er's kann, wenn in dieses Irrsals Tiefen mir der Himmel wird zum Rätsel und die Welt zum Schrecken bildet.